drittes kapitel von geschichte des agathon diese LibriVox aufnahme ist in öffentlichem besitz geschichte des agathon von christoph martin wieland achtes buch drittes kapitel Agathon wird als ein Staatsverbrecher angeklagt. Der Zeitpunkt meines Lebens, auf den ich nunmehr gekommen bin, führt allzu unangenehme Erinnerungen mit sich, als dass ich nicht entschuldiget sein sollte, wenn ich so schnell davon wegeile, als es die Gerechtigkeit zulassen wird, die ich mir selbst schuldig bin. Es mag sein, daß einige von meinen Feinden aus Beweggründen eines republikanischen Eifers gegen mich aufgestanden sind und sich durch meinen Sturz ebenso verdient, um ihr Vaterland zu machen, geglaubt haben, als Harmodius und Aristogiton durch die Ermordung des Physistratiden Hipparchus. Aber es ist doch gewiss, dass diejenigen, welche die Sache mit der größten Wut betrieben, keinen andern Beweggrund hatten als die Eifersucht über das Ansehen, welches mir die allgemeine Gunst des Volkes gab und welches sie nicht ohne Ursache für ein Hindernis ihrer eigenen ehrgeizigen und gewinnsüchtigen Absichten hielten. Die meisten glaubten auch, dass sie Privatbeleidigungen zu rächen hätten. Einige nährten noch den alten Groll, den sie bei meinem ersten Auftritt in der Republik gegen mich faßten, da ich meinen rechtschaffenen Freund den Wirkungen ihrer Verfolgung entriß. Andere schmerzte es, daß ich ihnen bei der Wahl eines Befehlshabers gegen die empörten Inseln vorgezogen worden war. Viele waren durch den Verlust der Vorteile, welche sie von den ungerechten Bedrückungen derselben gezogen hatten, beleidiget worden. Bei diesen allen half mir nichts, daß ich keine Absicht, sie zu beleidigen hatte, und daß es nur zufälligerweise dadurch geschehen war, weil ich meiner Überzeugung gemäß meine Pflicht tun wollte. Sie beurteilten meine Handlungen aus einem ganz andern Gesichtspunkte, und es war bei ihnen ein ausgemachter Grundsatz, daß derjenige kein ehrlicher Mann sein könne, der ihren Privatabsichten Schranken setzte. Zum Unglück für mich machten diese Leute einen großen Teil von den vornehmsten und reichsten in Athen aus. Hierzu kam noch, daß ich meiner immer fortdauernden Liebe zu Psyche die vorteilhaftesten Verbindungen, welche mir angeboten worden waren, aufgeopfert und mich dadurch der Unterstützung und des Schutzes beraubet hatte, den ich mir von der Verschwägerung mit einem mächtigen Geschlechte hätte versprechen können. Ich hatte nichts, was ich den Ränken und der vereinigten Gewalt so vieler Feinde entgegensetzen konnte, als meine unschuld einige verdienste und die zuneigung des volks. Schwache brustwehren, welche noch nie gegen die angriffe des neides, der arglist und der gewalttätigkeit ausgehalten haben. Die unschuld kann verdächtig gemacht, Verdiensten durch ein falsches Licht das Ansehen von Verbrechen gegeben werden. Und was ist die Gunst eines schwärmerischen Volkes, dessen Bewegungen immer seinen Überlegungen zuvorkommen? Welches mit gleichem Übermaß liebt und hasst und, wenn es einmal in eine fieberische Hitze gesetzt worden, gleich geneigt ist, dieser oder einer entgegengesetzten Richtung, je nachdem es gestoßen wird, zu folgen. Was konnte ich mir von der Gunst eines Volkes versprechen, welches den großen Beschützer der griechischen Freiheit im Gefängnis hatte verschmachten lassen, welches den tugendhaften Aristides bloß darum, weil er den Beinamen des Gerechten verdiente, verbannt und in einer von seinen gewöhnlichen Launen sogar den weisen Sokrates zum Giftbecher verurteilt hatte. Diese Beispiele sagten mir bei der ersten Nachricht, die ich von dem über mich zusammenziehenden Ungewitter erhielt, zuverlässig vorher, was ich von den Athenern zu erwarten hätte. Sie machten, daß ich ihnen nicht mehr zutraute, als sie leisteten, und sie trugen nicht wenig dazu bei, daß ich ein Unglück mit Standhaftigkeit ertrug, in welchem ich so vortreffliche Männer zu Vorgängern gehabt hatte. Derjenige, den meine Feinde zu meinem Ankläger auserkoren hatten, war einer von den witzigen Schwätzern, deren feiles Talent gleich fertig ist, Recht oder Unrecht zu verfechten. Er hatte in der Schule des berüchtigten Gorgias gelernt, durch die Zaubergriffe der Redekunst den Verstand seiner Zuhörer zu blenden und sie zu bereden, dass sie sähen, was sie nicht sahen. Er bekümmerte sich wenig darum, zu beweisen, was er mit der größten Dreistigkeit behauptete. Aber er wußte die Schwäche seiner einzelnen Sätze und Beweisgründe durch eine zwar willkürliche, aber desto künstlichere Verbindung so geschickt zu verbergen, dass man sogar mit einer gründlichen Beurteilungskraft auf seiner Hut sein musste, um nicht von ihm überrascht zu werden. Der hauptsächlichste Vorwurf seiner Anklage war die schlimme Verwaltung, deren ich mich als Oberbefehlshaber in der Angelegenheit der empörten Schutzverwandten schuldig gemacht haben sollte. Er bewies mit großem Wortgepränge, dass ich in dieser ganzen Sache nichts getan hätte, das der Rede wert wäre, dass ich vielmehr, anstatt die Empörten zu züchtigen und zum Gehorsam zu bringen, ihren sachwalter abgegeben sie für ihren aufruhr belohnt ihnen noch mehr als sie selbst zu fodern die verwegenheit gehabt zugestanden und durch diese unbegreifliche art zu verfahren ihnen mut und kräfte gegeben hätte bei der ersten gelegenheit sich von athen gänzlich unabhängig zu machen. Er bewies alles dies nach den Grundsätzen einer Politik, welche das Widerspiel von der meinigen war, aber, wie es scheint, immer die beliebteste und gangbarste sein wird, weil sie den Leidenschaften der Gewalthaber im Staate allzu sehr schmeichelt, um nicht Eingang zu finden. Er hatte noch die Bosheit, nicht entscheiden zu wollen, ob ich aus Unverstand oder geflissentlich so gehandelt hätte. Doch erhob er auf der einen Seite meine Fähigkeiten so sehr und legte so viel Wahrscheinlichkeiten in die andere Waagschale, daß sich der Ausschlag von selbst geben mußte. Dieses führte ihn zu dem zweiten Teil seiner Anklage, welcher in der Tat, ob er es gleich nicht gestehen wollte, das Hauptwerk davon ausmachte. Und hier wurden Beschuldigungen auf Beschuldigungen gehäuft, um mich dem Volk als einen Ehrsüchtigen abzumalen, der sich einen Plan gemacht habe, sein Vaterland zu unterdrücken und unter dem Scheine der Großmut, der Freigebigkeit und der Popularität sich zum unumschränkten Herrn desselben aufzuwerfen. Eine jede meiner Tugenden war die Maske eines Lasters, welches im Verborgenen am Untergang der Freiheit und Glückseligkeit der Athener arbeitete. In der Tat hatte die Beredsamkeit meines Anklägers hier ein schönes Feld, sich zu ihrem Vorteil zu zeigen und seinen Zuhörern das republikanische Vergnügen zu machen, eine Tugend, welche mir allzu große Vorzüge vor meinen Mitbürgern zu geben schien, heruntergesetzt zu sehen. Indessen, ob er gleich keinen Teil meines Privatlebens, so untadelhaft es ehemals meinen Gönnern geschienen hatte, unbeschmitzt ließ, so mochte er doch besorgen, daß die Kunstgriffe, deren er sich dazu bedienen mußte, zu stark in die Augen fallen möchten. Er raffte also alles zusammen, was nur immer fähig sein konnte, mich in ein verhaßtes Licht zu stellen. Und da es ihm an Verbrechen, die er mir mit einiger Wahrscheinlichkeit hätte aufbürden können, mangelte, so legte er mir fremde Torheiten und selbst die ausschweifenden Ehrenbezeugungen zur Last, welche mir in der Flut meines Glückes und meiner Gunst bei dem Volk aufgedrungen worden waren. Ich mußte jetzt sogar für die elenden Verse Rechenschaft geben, womit einige Dichterlinge mir die dankbarkeit ihres magens auf unkosten ihres ruhms und des meinigen zu beweisen gesucht hatten. Man beschuldigte mich im ganzen ernste, daß ich übermütig und gottlos genug gewesen sei, mich für einen Sohn Apollos auszugeben, und mein Ankläger ließ diese Gelegenheit nicht entgehen, über meine wahre Geburt Zweifel zu erregen und unter vielen scherzhaften Wendungen die Meinung derjenigen wahrscheinlich zu finden, welche, wie er sagte, benachrichtigt zu sein glaubten, daß ich mein Dasein den verstohlenen Liebeshändeln irgend eines delphischen Priesters zu danken hätte. In dieser ganzen Rede ersetzte ein von Bosheit beseelter Witz den Abgang gründlicher Beweise. Aber die Athener waren schon lange gewohnt, sich Witz für Wahrheit verkaufen zu lassen und sich einzubilden, daß sie überzeugt würden, wenn im Grunde bloß ihr Geschmack belustigt und ihre Ohren gekitzelt wurden. Sie machte also den ganzen Eindruck, den meine Feinde sich davon versprochen hatten. Die Eifersucht, welche sie in den Gemütern anblies, verwandelte die übermäßige Zuneigung, deren Gegenstand ich einige Jahre lang gewesen war, in den bittersten Hass. Die guten Athener erschraken vor dem Abgrund, an dessen Rand sie sich durch ihre Verblendung für mich unvermerkt hingezogen sahen. Sie erstaunten, daß sie meine Unfähigkeit zur Staatsverwaltung, meine Begierde nach einer unumschränkten Gewalt, meine weit aussehenden Absichten und mein heimliches Verständnis mit ihren Feinden nicht eher wahrgenommen hätten. Und da es nicht natürlich gewesen wäre, die Schuld davon auf sich selbst zu nehmen, so schrieben sie es lieber einer Bezauberung zu, wodurch ich ihre Augen eine Zeitlang zu verschließen gewußt hätte. Ein jeder glaubte nun, durch meine verderblichen Anschläge gegen die Republik von der Dankbarkeit vollkommen losgezählt zu sein, die er mir für Dienste oder Wohltaten schuldig sein mochte, welche nun als die Lockspeise angesehen wurden, womit ich die Freiheit und mit ihr das Eigentum meiner Mitbürger wegzuangeln getrachtet hätte. Kurz, eben dieses Volk, welches vor wenig Monaten mehr als menschliche Vollkommenheiten an mir bewunderte, war itzt unbillig genug, mir nicht das geringste Verdienst übrig zu lassen, und eben diejenigen, die auf den ersten Wink bereit gewesen wären, mir die Oberherrschaft in einem allgemeinen Zusammenlauf aufzudringen, waren itzt begierig, mich einen nie gefassten Anschlag gegen die Freiheit, deren sie sich in diesem Augenblicke selbst begaben, mit meinem Blute büßen zu sehen. als mir die gewöhnliche frist zur verantwortung gegeben wurde war meine verurteilung durch die mehrheit der stimmen schon beschlossen und das vergnügen womit ich von einer unzählbaren menge volks ins gefängnis begleitet wurde würde vollkommen gewesen sein, wenn die Gesetze gestattet hätten, mich ohne weitere Prozessformlichkeiten zum Richtplatze zu führen. Ende von achtes Buch, drittes Kapitel.